Junge Freunde, die Joggepark machen. Zwei junge Frauen sitzen im Grünen auf dem Gras und machen zusammen Yoga oder eine andere Sportübung. Sie tragen Sportkleidung und heben ihre Hände, als ob sie sich abklatschen oder eine koordinierte Bewegung ausführen. Beide haben fröhliche Gesichtsausdrücke und wirken entspannt. Die Szene ist von viel Sonnenlicht und grünen Bäumen umgeben, was eine friedliche und positive Atmosphäre schafft. Es scheint, als ob sie den Moment in der Natur genießen und Spaß miteinander haben.